Überall tritt ihm der Absturm entgegen. Ihm steht jedes Mittel zur Störung gelegen. Erhöhung der Opfer, der Bombennacht, der Gipfel, der Abgrund, tief in die Tracht.